Synthetisches Ephedrin. Verdünnt mit Kochsalzlösung. Fühlt sich echt gut an. Ja, ach, und ich habe ein bisschen Meth reingetan. Das sind die Endorphine, die du im Gehirn spürst. Moment mal. Mir geht's also nicht besser? Fuck, nein, nicht mal ein bisschen. Du bist so fertig, dass es einen umhaut. Ich fasse es nicht, dass du noch einen Puls hast. Dich müsste man bei einer Ärztetagung ausstellen. Diesen Schlamassel werde ich dir nie verzeihen. Das ist vielleicht eine widerliche Schweinerei. Da gibt es eine Passage, die ich halb auswendig kann. Die passt irgendwie zu diesem Anlass. Ich glaube, Ezekiel 25,7. Der Pfad, der gerecht ist auf beiden Seiten, gesäumt mit Frevelein der Selbstsüchtigen und der Tyrannei. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Er ist im Wahl über seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und dann steht weiter, ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr.